Ja, Mon Mon und hallo. Fußball-Deutschland zu einer weiteren 4-12er Transfer-News-Ausgabe mit mir, dem Chris und natürlich auch dem Fußballfachmann Nummer 1 in unserem Team, dem guten Pocho. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Es ist ja späte Stunde, ne? Späte Stunde hat Gold im Mund, sagt man ja auch bei uns im Norden. Ja, aber für mich ja gar kein Problem und ich muss es direkt raushauen. 3 motherfucking Wochen Urlaub. Ja. Also Zeit spielt keine Rolle mehr. Du wirst auch nicht müde, es deinem Umfeld Kunst zu tun, dass du 3 motherfucking Wochen Urlaub hast. Nein. Pocho, es sei dir doch gegönnt. Es sei dir doch gegönnt. Ich muss wirklich sagen, das letzte Mal 3 Wochen Urlaub am Stück hatte ich, glaube ich, da waren noch Schnürschuhe in Mode. Schnürschuhe? Waren da auch noch Schuhe, die man aufpumpen musste in Mode? Ich glaube, die waren noch weit danach. Man hat damals als ich ja noch jung war, da hat man ja noch eher nur Lappen um die Füße getragen. Ja, sicher. Als du Kind warst, hat man Sandalen waren dann ganz trendy damals und wurden dann erst auf dem Berg Golgatha wirklich bekannt. Spezielle Bevölkerungsschichten dieser Nation tragen ja immer noch Birkenstock-Sandaletten und ja. Ne? Es sei den Lehrern dieser Nation natürlich gegönnt, ne, dass sie wie Vollidioten rumlaufen. Und absolut. Und es ist ja auch eine Marke, die so viel Aussagekraft hat. Absolut. Birkenstock. Die haben auch irgendeine heilende Wirkung, ne? Ich glaube. Die sollen fürs Fußbett ganz toll sein. Ja, und sie reaktivieren versoffene Gehirnzellen, glaube ich. Ja, und auch als Reflexzonenmassage und ganz toll. Kann man ja so viel philosophieren über diese Birkenstock-Sandaletten. Also das ist ja wirklich Birkenstock. Birkenstock. Hashtag Birkenstock. Hashtag Birkenstock-Sandalette. Wann gibt es da eigentlich mal einen fundierten Podcast drüber? Über dieses unfassbar intelligente und auch geistreiche Thema. Ja, besonders, man könnte das so toll verbinden mit einem Mate-Tee dazu oder man haut sich einfach mal ein paar Brennnesseln in die Pfanne und isst es einfach. Absolut, ne? Völlig richtig. Und dann gibt es wahrscheinlich auch bald eine Spiegelgeschichte-Dokumentation über das Thema. Ja, Spiegelei. Du musst unbedingt Deutschland skurril noch nachholen. Ja, ich glaube. Es ist wirklich, Deutschland ist so ein wirklich skurriles Land, das glaubst du gar nicht. Ja. Erst bei den Gartenzwergen angefangen, es wird noch viel intensiver, das Thema Deutschland. Das Thema Deutschland ist sowieso ein sehr unerschlossenes Thema, wie ich finde. Ja. Es wird oft ins Lächerliche gezogen, aber eigentlich nie hinterfragt, warum es ins Lächerliche gezogen wird, weil es wirklich lächerlich ist. Ja. Eine wirklich goldige Nation, oder? Absolut. Die Deutschen, auch eine schöne Doku, ne? Ja, sehr, ganz toll. Wirklich? Ganz, ganz toll. Auch von Terra X, meine ich, ne? Ja, auch von Terra X und auch im LaFilm-Angebot. Also. Mhm. Da habe ich mir auch neulich erst die Karl-Marx-Geschichte angeguckt. Okay, ja, die ist gut, die Ausgabe. Als er in Belgien sein Manifest da niedergeschrieben hat. Ja. Schön, toll. Der gute Karl. Naja, wer kennt ihn nicht? Ja, eben. Persönlich. Ja, absolut. Ich hieß ja damals noch Engels mit Nachnamen und hatte da ja auch einen sehr großen Einfluss auf ihn. Hans-Jörg Engels, muss man aber auch sagen. Ja, genau. Wie wir gemerkt haben, alle Deutschen heißen Hans-Jörg. Auch Hans-Jörg. Ich heiße Hans-Jörg. Natürlich. Oder Obama heißt, glaube ich, auch Hans-Jörg mit Vornamen. Hans-Jörg Obama. Jetzt taufe ich dich auf den Namen Hans-Jörg. Gibt es sonst geht hin in Frieden. Geht dahin. Gibt es sonst noch irgendeinen Nonsens-Trash, den wir da herplappern können? Vielleicht noch. Willst du noch mal erwähnen, dass du 3 Wochen Urlaub hast? Ich muss es ja betonen: 3 motherfucking Wochen Urlaub. Was steht an in deinem Urlaub? Ist das ein Bildungsurlaub? Muss man das mal fragen? Jeder Urlaub ist ein Bildungsurlaub. Mhm. Ja, also ich fange auf jeden Fall damit, ich werde auf jeden Fall damit anfangen und damit habe ich eigentlich gestern schon angefangen und werde es heute weitermachen und werde versuchen, wie die Auswirkungen von mindestens 2 Wochen Junkfood auf den menschlichen Körper auswirkend sind und damit werde ich auch sofort nach dem Podcast wieder weitermachen. Es wird doch, denke ich, 2-3 Raps geben und lecker. Verfasst das auch als Podcast. Den Urlaubspodcast, ja? Ja, warum nicht? Mhm. Warum nicht? Es gibt ja viel zu wenig Podcasts, wie ich finde. Ja, absolut. Es ist, also, wenn man mal googelt Podcast, kommt ja fast nichts. Nee, das ist noch Seite 3 ist Feierabend. Kommt Testbild. Auf Seite 3 kommt das Testbild, ja, völlig richtig. Es gibt viel zu wenig Podcasts. Ich finde auch gerade deswegen sollten wir noch einen Filmpodcast machen, weil es da einfach viel zu wenig Podcasts gibt. Ja, eben. Und die Leute schreien ja förmlich danach. Absolut. Ne, wir werden ja auf der Straße schon angesprochen. Ja. Wo ist der Filmpodcast? Und der so Filmpodcast vor allen Dingen. Ja. Schön. Der Filmpodcast. Wir haben ja schon wieder so tolle Konzepte ausgearbeitet. In stundenlanger Maloche haben wir da tolle Konzepte ausgearbeitet. Also es ist mehr als Brainstorming, das sind Konferenzen. Ne, das ist Brain Dead. Es ist Brain Dead, ja. Danach hast du Brain Dead. Ja, Dentist des Grauens. Ja, ich freue mich. Aber ich glaube, in diesem Podcast geht es gar nicht so großartig um Filme, sondern dann doch eher um das gute alte Sportmysterium, muss man fast schon sagen. Wenn wir ja über diese ganzen Mysterien, Ancient Soccer haben wir es ja auch genannt, ne? Ja. Wir reden natürlich wieder über Fußball. In dieser Transfer-News-Ausgabe sprechen wir nicht nur über die heißesten Transfergerüchte der Bundesliga, sondern auch verstärkt in dieser Ausgabe über internationale Transfergerüchte und auch über eine kleine Auslese der heute stattgefundenen Testspiele deutscher Topclubs. Unter anderem ist auch der BTSV vertreten, der ein klasse Spiel gegen, warte, Hussloch gespielt hat. Ja. Klasse. Ja, das ist natürlich, die versuchen sich halt auf die erste Bundesliga-Saison nach 27 Jahren vorzubereiten. Wie sonst als gegen Hasloch, toll. Es ist eine Pfälzer Weltmannschaft, glaube ich, ne? Ja, ich berüchtigt. Es gibt ja diese berühmte Rede eines US-Präsidenten, der ja dann auch sagt, ich bin ein Haslochianer. War das ja mit den Backenbärten? Das war nicht Chester A. Arthur, glaube ich. Ne? Der siebte Präsident, der war eigentlich ein Stand. Ja, ganz genau. Hm? Wie man natürlich aus dem FF weiß. Ja. Also das muss man. Also wer war der siebte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Es war Mr. Hasloch. Das weiß doch jeder. Also, ja, eben. Das war auch der direkte Vorgänger des Hessenhoff. Ja. Mhm. Der direkte Vorfahr. Ja. Da schließt sich auch wieder der Kreis, denn David Hasselhoff hat ja die Mauer down gerissen. Sozusagen, genau. Alleine? Ja, klar. Alleine mit seiner Jacke. Mit seiner Jacke und Gesang hat er die Mauer, die dieses wunderschöne Land in zwei getrennt hat, da niedergerissen. Also wirklich toll. David Hasselhoff, für mich immer noch der größte Deutsche überhaupt. Pirlo leidet an muskulären Problemen, lese ich gerade. Denn natürlich läuft auch nebenbei wieder Sky Sport News HD, um vielleicht noch ein paar aktuelle Transfer-News mit aufzuschnappen, wird schwer. Wir haben jetzt gerade 23.15 Uhr am 29.06.2013. Ich kann mir fast vorstellen, dass diese Ausgabe in den nächsten Tag hineinspaziert. Aber Pocho, du hast 3 motherfucking Wochen Urlaub und mein ganzes Leben ist ja kompletter Urlaub. Ja. Sowieso. Deswegen. Wenn man mit dem goldenen Löffel geboren ist, ist das halt so. Ne? Ich bin in Hannover geboren, Pocho. Ja, eben. Das ist die Creme de la Creme, die Krupp de la Krupp. Wer in Hannover geboren ist, der ist sowieso Mensch erster Klasse. Sowieso solltet ihr mal auf unsere Facebook-Seite gehen und euch dieses großartige Video angucken, wie ich und mein Kumpel Dennis beim Training waren und mich hat ungefragt Jan Schlaudraff gegrüßt. Vielleicht solltest du das nächste Mal, wenn du da hingehst, und dieses Video kann man wirklich nur empfehlen, das ist eine journalistische Leistung, die, ich würde fast sagen, seinesgleichen sucht. Mhm. Und man muss ja dann einfach mal sehen, Vierecken 211 ist ja nicht nur ganz nah dran, die sind ja per Du mit den Spielern. Ja. Ja, also Slomka kommt vorbei und sagt einfach Hallo, weil er weiß, ach, Vierecken 211, klar. Vor Ort, natürlich, ja. Ne? Natürlich. Hat es ja auch wahrscheinlich wieder den Windbreaker von Vierecken 211 an. Und genau, ja. Den neongrünen Windbreaker von Vierecken 211 mit diversen Werbebannern drauf und ja. Ja, natürlich hat er auch so ein Basecap. Basecap von Fackelmann auf. Ja. Herzlich willkommen zu den dümmsten Sportlern der Welt. Ja, natürlich. Also, ich habe die ganzen Jungs gesehen, meine ganzen Kumpels, ne? Du bist ja so mit denen. Ne? Mir ist am Anfang gar nicht eingefallen, dass Husti Husti heißt. Mir ist es nicht eingefallen, weil ich bin halt per Du und ich kenne nur noch die Vornamen und ich sage ja immer Sabi zu ihm, ne? Ja, ich, klar, natürlich. Und ich dachte mir, falls dieses Video auch Leute sehen außerhalb Hannovers, muss ich ihn mit Nachnamen ansprechen. Das, klar, ist mir doch gar nicht eingefallen. Und ja, das ist natürlich auch den Tribut, den man zollen muss, wenn man per Du mit den 96 Stars ist, dass einem da oft die Nachnamen nicht einfallen. Erstens das und zweitens, ich meine, du gehst ja, du bist ja nur in den Clubs mit den Jungs unterwegs. Du bist ja der Eventmanager von denen irgendwo. Und klar ist dann der Nachname eigentlich sekundär, sondern eher nur die Brieftasche entscheidend. Absolut. Ich werde oft eingeladen bei uns in Hannover ins Palo Palo. Das ist so der Szeneclub überhaupt. Okay. Ja, der Club gehört übrigens. Da kannst du anschreiben wahrscheinlich. Du hast einen Deckel, oder? Kennst du Musti? Ja, ich kenne Musti. Ja, das ist Mustis Club. Das ist, ja, da geht man halt ein und aus mit den 96 Jungs. Aber naja, ja, okay. ich glaube, wir haben auch genug über mein Privatleben mit den 96 gesprochen. War doch sonst zu heftig, geht dann so zu sehr ins Detail. Ne? Ja, natürlich. Ich finde auch, pikante Geschichten sollte ich mir für ein weiteres Podcast-Format dann aufsparen. Der aber dann auch explicit ist, sozusagen. Ja, mehr als explicit, ja. ja, Potschu, ich glaube, wir fangen dann auch mal nach dieser kurzen Eingewöhnungsphase in dieses Medium dann mit dem ersten Transfer an. Denn es gab einen Blockbuster-Transfer. Unser guter deutscher Junge, es ist ja ein Urdeutscher, es ist ja der Deutsche, es ist ja der Inbegriff des Deutschen, Marco Marin, der ja eine grandiose Zeit beim FC Chelsea hatte. Ja, dann war ich überzeugt. Wird jetzt für ein Jahr verliehen zum FC, nee, SV, SC, SC Sevilla. FC ich glaube, irgendwie so. Ja. Und ich glaube, da wird er einen ähnlichen Erfolg haben wie beim FC Chelsea. Ich denke mal, er wird sogar mehr spielen. Noch mehr. Ich glaube, er kommt den Spielen gar nicht mehr hinterher. Ich hab sogar die Vermutung, dass er da gegebenenfalls über die Saison hinaus wirklich auf 90 Minuten kommen kann. Du meinst Saison über in allen? Ja, über 34 Spieltage. Genau. Nach 34 Spieltagen, dass er auf 90 Minuten kommt, ist gewagt, die Aussage. Ja, ist gewagt, aber ich sag mal, ansonsten würde der Wechsel ja überhaupt keinen Sinn machen. Ja, was hältst du denn? Ich meine, du hast ja eine Vergangenheit mit Marco Marin. Du bist ja, Marco Marin ist ja sowieso einer der größten Helden Gladbachs überhaupt. Und jetzt meine Frage an dich. Was hat man noch so für Gedanken, für Erinnerungen an Marco Marin? Ich meine, es ist ja auch ein Hübscher. Nee, also Marco Marin war nie ein Spieler, selbst als er für Borussia gespielt hat, den ich mochte, da ist mir viel zu viel gefallen und so weiter. Das mögen mir Leute übel nehmen und so weiter, das ist mir auch völlig egal, aber Marco Marin war für mich immer ein bisschen überbewertet und ich selbst in der Nationalmannschaft war so, dass man recht schnell gemerkt hat, dass er nicht das Format hat, um da weiterhin Fuß zu fassen und ist da ja auch so schon seit langer Zeit raus. Ja, und dieser Wechsel von Chelsea, kurz mal ausleihen und so weiter, zeigt ja, dass auch dieser Verein nicht wirklich zufrieden mit ist. Und dafür habe ich trotzdem viel Geld bezahlt. Ich merke gerade, dass wir verbindungstechnische gravierende Probleme haben über unser Powerprogramm Skype. Ja, ich sehe auch gerade. Und höre dich wie aus einer... Wie als wenn du gerade in Braunschweig wärst und dort an einer Telefonzelle sitzen würdest und dich von einem Penner zupissen lassen würdest. So sind zumindest meine ersten Gedanken, wenn ich an die wunderschöne Stadt Braunschweig denke, an die ich nur großartige Erinnerungen habe. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich hier die Geschichte weiterentwickelt mit der Verbindung. Ich möchte fast meinen, es wird sogar noch schlechter. Ich sehe es auch gerade. Also ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ja, ich werde jetzt erstmal, wenn man mich dann auch ein Stück weit besser versteht, zum nächsten Transfer. Es ist ja kein Transfer, es ist eher eine Personalie, die man auf Managerebene dann doch mal lobhudeln sollte, denn Hans-Jörg Schmadtke ist endlich nach Hause gekommen. Also man hat sich ja mal gefragt, ach Hannover, Hamburg, diese ganzen komischen Clubs, bah! Wann kommt Hans-Jörg Schmadtke endlich zu seinem Herzensclub? Dem ersten FC Köln. Und jetzt ist es endlich soweit. Schmadtke hat eine tolle Rede gehalten, eine tolle Antrittsrede. bei den Kölnern und die sich auch gewaschen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Schmadtke kann endlich weiter kann endlich näher an seiner Familie wohnen, arbeiten, die ja, glaube ich, in Düsseldorf lebt, ne? Ich glaube schon, ja, weil die Verbindung scheint immer noch so schlecht zu sein. Nee, jetzt wie sie ist sie besser geworden, tatsächlich. Ja, ist wirklich besser geworden. Jetzt ist sie wirklich besser geworden. Ja, soweit ich weiß, wohnt die Familie immer noch in Düsseldorf, ja. Genau, und ich glaube, ich finde, es ist für Köln ein guter Griff. Ja, Schmadtke, finde ich, ist ein klasse Manager. Er wurde ja auch als zweitbester Manager hinter Uli Hoeneß geadelt, möchte ich fast sagen. Ja, absolut, ja. Toni Schumacher war es, glaube ich. Mhm, kann sein, ja. Und ich finde, für Schmadtke ist es schon eine Art Rückschritt. Ich meine, zweite Liga, ist es ein Traditionsclub, ohne Frage, aber ich weiß nicht, ich wäre eigentlich schon mir sicher gewesen, dass er einen großen Club in der ersten Liga schon hätte managen können. Hamburg von mir aus, meinetwegen, aber ja, was wäre da noch? Ich glaube, dass das eher irgendwo eine Art Schritt ist, um zu beweisen, dass er es auch in der zweiten Liga schaffen kann und da sich als Ziel setzt, halt mit den Spielern oder mit dem Verein aufzusteigen. Denn das steht in seiner Vita so wahrscheinlich noch nicht drin als Sportdirektor. Und von daher denke ich schon, dass das eine Aufgabe ist, die für ihn sehr interessant ist. Ja, aber was gäbe es denn in der ersten Liga noch für Alternativen? Ja, der Aichin. Ne? Man hätte natürlich spekulieren können, dass er nach 2 Spieltagen entlassen wird, aber... Ja, die Frage besteht auch weiterhin. Ne? Ja, absolut, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Tandem Aichin und Dutt, wobei Werder Bremen smarte Transfers gemacht hat, wie ich finde. Ich finde, die gucken gerade, die sondieren den Markt, finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was sie da mit ihren beschränkten Mitteln haben. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut, aber Robin Dutt für mich, ich sage jetzt was wahrscheinlich den Hörer verstören wird, finde ich noch schlimmer als Tuchel. Hey. Findest du das jetzt eine schockierende Aussage? Aus deinem Munde auf jeden Fall. Aus meinem Munde, ja wirklich. Ich finde, das ist der unsympathischste Son of a Bitch, den ich jemals erlebt habe. So eine dumme Sau, wirklich. Da muss ich auch mal explizit werden, muss ich fast... Explizit. Ja. Explizit muss ich da werden. Also diese Pressekonferenz, die er da gegeben hat, die ist auch so schweinedoof gewesen. Und der Typ, wie der schon glotzt, alles, das Total, erstes Total Package der Scheiße. Das ist natürlich mal wirklich ein Bold Move sozusagen, den du da tätigst. Also verdammt geile Aussage. Ich mag ihn ja auch nicht, weil er halt so eine geleckte Persönlichkeit ist, ja. Der aussieht, als ob er gerade halt vom Hugo Boss Märzkalenderbild gesprungen wäre. Vom Hugo Boss Outlet kommt. Genau, ja. Und das ist auch nicht so mein Fall. Aber wie du auch schon sagtest, die Beobachtung bzw. die Transfers, die da kommen und auch schon gekommen sind und vielleicht noch kommen mit Barrios und so weiter, sind sicher nicht die schlechtesten. Genau, dieser Italiener, diesen 21 Jahre alten U21-Nationalspieler, ist, glaube ich, sogar der Kapitän der U21. Ja, ja. Das ist sowieso ein Transfer, das ist auf Zukunft. Ne? Der kann dir wahrscheinlich kurzfristig helfen, aber auf Zukunft kann dir wahrscheinlich noch viel weiterhelfen, weil er wird wahrscheinlich noch besser. Und mit Luca Barrios, sollte er wirklich kommen, das wäre wirklich neben Petersen ein guter Stürmer, ein sehr guter Stürmer. Ne? Definitiv. Muss man natürlich gucken, was er da in China verlernt hat an Skill. Ja, aber wenn er so ein bisschen Ring Rust angesetzt hat, dann kann er auch sicher wieder zurückkommen nach einer Zeit. Und er hat ja auch schon mal seine Eingewöhnungszeit gebraucht, aber dann richtig zugeschlagen. Und ich denke, das kann er auch in Bremen wieder schaffen. Ich denke, ich kann mir auch schon richtig vorstellen, wie die Werder-Fans dann nach einem Spiel chanten, you still got it. Ja, absolut. Das wird sein. Ja, ich glaube... Da haben wir genug über Schmadtke erzählt. Nein, ich glaube, kann man das festhalten? Für Schmadtke ein Rückschritt, für Köln ein Bold Move? Absolut. Und für Köln sicherlich die beste Alternative, die sie auf diesem Posten zurzeit kriegen konnten. Im Gegenzug zu diesem unfassbar bescheuerten Trainer, den sie da geholt haben, ne? Ja, er ist sehr unsympathisch irgendwo, ne? Stöger, ne? Ja, Stöger. Ist das eine dumme, also wirklich. Ganz komischer Mensch. Komischer Typ, ne? Ja, ja. Schmadtke hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er in der Offensive noch was machen möchte. Ansonsten findet er den Kader so, wie er ist. Gut aufgestellt, hat er gesagt. Völlig richtig. Mhm. Bin ich gespannt. Vielleicht kommt er noch Luc de Jong. Obwohl, man will sich aber bessern, ne? Ach, Potschup. Da spricht er wieder, weißt du? Der dekadente Bourgeois-Vereinliebhaber, ja? Nur weil er jetzt wieder die Eier dick hat, weil er 3 Titel geholt hat. Jetzt. Ja, 4. Ja, ja. Vergiss mir nicht den Telekom, Happy Family Cup oder welchen wir da gewonnen haben. Ja, ja, ist okay. Pocho, Glückwunsch. Danke, Pocho, nochmal dafür. Chelsea. Chelsea ist immer noch an Lewandowski dran. Im Eingang hatten wir, oder in der Vorbereitung zu dieser epischen Sendung hatten wir noch darüber gesprochen, dass Lewandowski keine Rolle in diesem Podcast spielen wird. Ja, Chelsea aber. Genau, Chelsea möchte immer noch Robert Lewandowski haben und zwar bieten sie ihm 198.000 Euro pro Woche. Ist ja schon mal eine Ansage. Also dafür kann er ja schon mal wenigstens ganz gut wohnen und sich auch ein Stück Fleischwurst leisten. Ja. Verdiene ich und du durch dieses Projekt natürlich auch. Aber für den Robert Lewandowski natürlich Peanuts. Ich spende aber auch viel, muss ich dazu nochmal sagen. Ja, na klar. Zum Beispiel? 198. Ich spende an Reds zum Beispiel viel. Ja. Ja. Weil die haben es wirklich nötig, weil es sind wirklich unfassbar dumme Menschen und auch an ein richtiges Filmset, wenn Manu Thiele mal wieder ein Werbespot für die NEW dreht, dann habe ich meine 198.000 Euro, die ich da immer pro Woche verdiene, habe ich zum Beispiel dreimal schon an die NEW gespendet, damit Manu Thiele sich endlich mal ein richtiges Make-up zum Beispiel auftragen lassen kann. Oder das ist outstanding von dir, wirklich. Also. Ja. Deswegen ja auch, es gibt viel zu wenig Podcasts und die wenigen, die wir haben in Deutschland, die unterstütze ich aber zulänglich mit meinen vielen Euros, die ich bekomme vom Dachverband. Und vom DFB natürlich auch. Vom DFB natürlich auch, wir sind ja der zertifizierte DFB-Podcast. Und ja, ich glaube, zu Lewandowski kann man fast nichts mehr sagen. Es ist ein Schmierentheater mittlerweile. Es geht mir auf den Sack, das Thema. Und eigentlich möchte ich dieses Thema auch gar nicht mehr anmerken, weil ich sehe ja schon kommen, dass der dann in den ersten zwei Spielen vielleicht sogar auf der Bank sitzt oder sowas, weil sie ihn nochmal bestrafen wollen und dann wie er da mit langer Fresse sitzt. Ich freue mich, dass bald wieder die Bundesliga losgeht und dass die Borussia am ersten Spieltag endlich mal wieder einen guten Sieg landen kann. Und ja, darauf freue ich mich einfach. Pocho, du. Ich muss dir das nochmal sagen, diese kleinen Sticheleien deinerseits, die prallen an mir ab. Da habe ich die Teflon-Beschichtung dran. Da habe ich den Lotusblüteneffekt aufgetragen. Das macht mir gar nichts. Wenn du sagst, die Eichenhaut, ja? Da, absolut. Da habe ich von Skyrim die Eichenhaut aufgetragen und noch ein paar Fischschuppen aufgenäht. Das macht mir gar nichts, Pocho. Ihr könnt gerne alle reden. Ich weiß, was der FC Bayern München kann. Und ich weiß auch, was Hannover 96 kann, nachdem ich dieses grandiose Kurzpasstraining gesehen habe. Das hat dich überzeugt, ja? Absolut. Absolut. Julian Draxler, von mir in den höchsten Tönen gelobt. Als größtes Fußballtalent, das wir haben. Meiner Meinung nach noch stärker als Mario Götze. Ja? Was ja definitiv schon mal eine Aussage ist. Es ist eine Aussage. Ich bin ja nicht der größte Mario Götze-Fan, aber wenn er sich bei dem FC Bayern München mit guten Leistungen behauptet, dann sage ich Mario, gut gemacht. Lehnte eine Mega-Offerte ab. Und zwar eine Offerte, die 60 Millionen wert war. Also er sollte für 5 Jahre 12 Millionen Euro verdienen. Ja, man muss dazu aber auch noch sagen, dass diese Offerte sich darauf bezog, dass sowohl Real Madrid als auch Manchester City die festgeschriebene Ablöse von 45,5 Millionen für Draxler geboten haben. 45 Millionen für einen 19-Jährigen. Kann man mal machen. Krasse Sache. Für einen deutschen 19-Jährigen. Krasse Sache. Ich weiß, dass er stark ist und ich sehe das auch so, aber 45 Millionen? Der wird ja noch besser, Pocho. Das musst du ja natürlich, aber 45 Millionen? 60 Millionen Gehalt, eine 100 Millionen Euro Investition von einem Verein für einen 19-Jährigen? Wow. Wow! ich finde das mutig, dass Draxler und Schalke, die werden wahrscheinlich darüber gesprochen haben, gesagt haben, nee, wir machen das nicht, denn 45,5 Millionen können, glaube ich, zum FC Schalke 04 ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Ich meine, ich glaube, sie haben auch ein paar Schulden, oder wie ist das? Ich glaube auch, ja. Ne? Ein paar Mark 50 Schulden haben sie auch, könnten sie damit natürlich gut tilgen und auch wieder natürlich so 30 oder 35 Millionen in die Mannschaft rein investieren, da kriegt man ja dann wahrscheinlich auch den ein oder anderen Spieler für. Obwohl, das ist so mein Gefühl bei diesem Transfermarkt aktuell, der noch gar nicht offiziell geöffnet hat. Ich glaube, erst am 1.7. startet der offizielle Transfermarkt für die kommende Saison. Es ist ein schwieriger Transfermarkt. Viele teure Spieler im Gespräch, eine Cavani, die ganze Neymar-Geschichte, alles sehr, sehr teure Transfers. Gerade in Anbetracht dessen, dass es ja dieses Financial Fair Play jetzt gibt und so. Finde ich sowieso, ist es sehr schwer. Man sieht es auch an Borussia Dortmund, da kommen wir später noch zu, dass sie so einfach keinen Mario Götze Ersatz transferieren können. Ne? Ich meine, sie haben ja genug Geld. Sie haben die 37 Millionen von München bekommen, die 60 Millionen oder 55 Millionen, was war das, aus dem Champions League-Finale, dann das TV-Geld aus der Bundesliga sind ja auch weit vorne gewesen. Und da ist es ja anscheinend doch nicht so einfach, einen vernünftigen Spieler zu finden. Also absolut, absolut. Nein, nein, das ist schon richtig. Selbst noch nicht mal Spieler, die einen aussprechbaren Namen haben, sind jetzt noch im Gespräch. Mhm. Also von daher. Aber du würdest sagen, Draxler hat nicht das Zeug, um sich bei einem. Ach, das will ich damit, um Gottes Willen, das will ich damit nicht aussagen. Er ist schon ein starker Spieler, das kann man nicht anders sagen, aber das ist so viel Geld und eine Güte. Ich finde diese Dimension, die das manchmal erreicht, halt so schwierig nachzuvollziehen und auch zu werten ist das schwierig, weil es ja schon fast an Menschenhandel grenzt und. Mhm. Ja, schwieriges Thema, weil da auch ein bisschen dieser ethische Gedanke immer noch eine Rolle spielt, obwohl es natürlich völlig unangebracht ist. Natürlich. Übrigens, es fällt mir gerade ein, geht nochmal auf unsere Facebook-Seite, da habe ich den aktuellen Trailer von Pro Evolution Soccer 2014 hochgeladen mit dem ersten Ingame-Footage, mit dem ersten richtigen Top Game-Footage. Top aktuell. Da werden die neuesten Features und Verbesserungen werden da euch näher gebracht. Geht, glaube ich, 4,5 Minuten, der Trailer kann man sich mal geben. Sie benutzen die Fox Engine, die auch bei Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain benutzt wird. Hat meiner Meinung nach einen leichten Uncanny Valley-Effekt. Weißt du, was das ist? Das ist dieser Puppeneffekt. Ja, also, was bitte? Puppeneffekt. Die Menschen sehen wie Puppen aus. Und sie glänzen sehr und sehen sehr plastisch aus. Das ist so das Einzige, was mir bei dieser bei der Fox Engine nicht so gefällt. Das ist, wie gesagt, dieser Uncanny Valley-Effekt, dass die Menschen nicht wirklich organisch aussehen, sondern eher ein bisschen plastikmäßig, aber sehr detailliert. Sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Die Gesichter sehen sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir alles wirklich sehr, sehr gut. Es wird sehr, sehr spannend, für was ich mich entscheide, für unsere PlayStation 4 Podcast. könnt ihr euch angucken, facebook.com/firken12 war da der aktuelle Provolution. Was geht denn hier draußen schon wieder? Könnte ich schon wieder ausrasten. Der aktuelle Provolution Soccer 2014 Trailer. Sowieso auf unserer Facebook-Seite werde ich dann zu FIFA und Provolution Soccer immer die aktuellsten News und auch Trailer posten. Also da seid ihr auch auf dem Gebiet. An der richtigen Adresse. Absolut, Pacho. Wow, wirklich großartig. Wow. Wow. Real Madrid an Andrea Pirlo dran. Na, was sag ich denn dazu, Pacho? Ist er nicht ein bisschen alt? Ist ein bisschen alt, aber er hat Impact momentan, ne? Absolut. Ich finde den aber auch gut, den Bärtigen. Es ist der, den Bärtigen? Es ist der Bärtige und. Es ist der Schwatte. Ich meine, Carlo Ancelotti ist ja jetzt neuer Trainer. Trainer. Trainer von Real Madrid, ne? Ja. Und Pirlo hat ja auch schon unter Ancelotti gespielt. Das heißt, die beiden kennen sich und Ancelotti weiß auch, was er an dem guten Pirlo hat. Könnte funktionieren, aber ich bin kein Fan von so älteren Spielern, wenn man die verpflichtet. Die Frage, ob sie auch nochmal die Leistung immer wiederholen können, die sie vielleicht mal in einem Jahr gebracht haben. Aber ich halte diesen Transfer nicht für unmöglich. Es könnte schon passieren. Es wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden jungen Spieler, der versucht, sich daran zu kämpfen irgendwo. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Würde natürlich auch auf der 6 spielen, wahrscheinlich. Ja. Sowieso alles überfüllt hier bei den Top-Clubs, bei Bayern, bei Madrid, bei Barcelona. Ne? Ich meine, Neymar und Messi spielen dieselbe Position. Das ist echt absurd, was da abgeht. Bei City, bei United. Bei Monaco. Monaco, Paris, überall sind alle doppelt besetzt, alle Positionen. Aber das brauchst du wahrscheinlich auch. Das hat ja auch Bayern München jetzt in der vergangenen Saison ausgemacht, dass sie wirklich in der Liga mal die 1B-Mannschaft spielen lassen können mit einem Tom Starke im Tor, der, wie ich finde, ein guter Keeper ist. Ist es ein guter Keeper? Der auch eine gewisse Souveränität ausstrahlt und natürlich dann mit Rafinha hinten rechts, der mit Sicherheit kein Weltklasse-Verteidiger ist, aber ein ordentlicher Verteidiger, mit dem du immer mal spielen kannst, auch vielleicht mal gegen Barcelona, wenn es schon 4-0 steht, kannst du dann auch einen Rafinha mal bringen. Geht alles. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, den du einschlagen musst, wenn du wirklich in allen Wettbewerben erfolgreich sein willst, wenn du wirklich einen fetten Kader hast. Das sind ja auch die Geschichten, die alle Offiziellen von Leverkusen immer rausposaunen, dass der Kader zu dünn sei. Haben wir später auch noch in der Sendung. Sie versuchen sich dahingehend ja zumindest zu verbessern. Zu verbreitern, ja. Ja, genau. Breiter Kader ist echt wichtig. Ne? Ja, definitiv. Real Madrid ist auch an Wolfsburgs Rodriguez dran, an den Verteidiger. Ricardo Rodriguez. Ja. Ricardo Rodriguez, ja, ein schöner Name. Hm. Ja, finde ich, ist ein guter Mann, aber der so gut ist. Würde er hinten links spielen? Was spielt er hinten rechts oder hinten links? Er ist mir so wenig aufgefallen, dass ich das noch nicht mal beantworten kann. Von daher ist das eine Aussage schon mal an sich. Hinten links, ne, mit Marcello und so wird es schwer, aber ja, ich denke, um eben die eben erwähnte Breite des Kaders zu stärken, ist das ein richtiger Mann und ich sehe ihn nicht bei Real Madrid, würde 12 Millionen kosten. Kann man mal machen, glaube ich schon, dass das deiner Breite im Kader gut tut. Hm. Auch noch ein sehr junger Spieler. Das stimmt. Wird ja demnach auch noch hoffentlich besser. Der BVB, so, jetzt muss ich mal kurz meine Notizen hier nehmen, ist am Spieler Mkhitaryan dran. Für 30 Millionen dran von Mkhitaryan. Soll ich es mal buchstabieren? Versuch's mal. danke, das Buchstabieren, das klappt vielleicht doch. Mkhitaryan. Puh. Ich erinnere an die King of Queens Folge, wenn sie das Wort Worcestershire-Soße versuchen auszusprechen. Man muss es vielleicht einfach nur schnell aussprechen, um es richtig zu machen. Mkhitaryan. Die Soße wird Worcestershire-Soße ausgesprochen. Worcester. Ja, Mkhitaryan. Würde 30 Millionen kosten, wäre ein Mario Götze-Ersatz. Ich habe von dem Spieler noch nie was gesehen, glaube ich. Von daher ist das schwer für mich nachzuvollziehen. Aber wenn Dortmund davon überzeugt ist, sie müssen aber langsam mal in die Puschen kommen, denn der Spieler muss langsam mal sich damit abfinden, dass er beim Champions-League-Finalisten der letzten Saison spielt und sollte dann auch langsam mal präsentiert werden. Weil, wie du schon sagtest, der Transfermarkt ist nicht einfach in dieser Saison. Mhm. Die Spieler werden auch schnell weggekauft, hin und her, und da müssen die Deutschen auch mithalten, dass da auf jeden Fall was hin und her hinterherkommt zwischen dem, was sie jetzt gezeigt hat. Gerade Borussia Dortmund, die müssen auch in der Champions League nächstes Jahr wieder für Furore sorgen. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen. Wie du gerade sagtest, wir können über den Kollegen, ich weiß nicht mal, wo der herkommt, aus welchem Land der kommt. 30 Millionen, natürlich eine Stange Geld. Über den Skill kann ich wirklich nichts sagen. Tut mir leid. Leute, ich kann über den Typen echt nichts sagen. Wir könnten jetzt im Transfermarkt irgendwas aus den Fingern saugen, aber das können da ja auch selber. Also das ist jetzt nichts, worüber man dann so reden sollte und müsste unbedingt. Ne? Genau. Ich. Aber meine These ja immer, 30 Millionen ist wirklich viel Geld für einen Spieler, der mit Sicherheit seine Qualitäten hat, aber ist schwer. So eine Nobody, der Heilsbringer sein soll, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu vermarkten. Ist auch schwer für den Spieler, der sich direkt in solche Fußstapfen stellen muss. Genau, und so weiter, schwer, ne? Für den Spieler, und ich glaube, es ist auch für die Identifikation bei den Fans sehr, sehr schwer, denn ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass da Leute mit einem Mkhitaryan Aufdruck auf dem Trikot rumlaufen. Also vielleicht dann 5, 6 Millionen Euro mehr ausgeben und einen bekannteren Spieler holen. Wobei, naja, er kann sich auch einen Namen machen, ne? Auch wenn der Name dann natürlich sehr, sehr schwer wird auszusprechen. Der braucht einen Künstlername. Mickey oder sowas, ne? Oder The Rock. Oder das? Der BVB ist aber noch an dem Spieler dran, den man auch wirklich aussprechen kann, den man auch in der Bundesliga kennt. Und zwar Kevin. Kevin Volland für 12 Millionen. Kevin Volland als Alternative dann im Sturm. Ein junger deutscher U21-Nationalspieler. Ich glaube, das kann man mal machen. Finde ich gut. Finde ich auch gut, aber ist natürlich auch wieder eine richtig große Stange Geld, die natürlich auch da erstmal zurückgezahlt werden muss. Ich bin da mal ein bisschen skeptisch, ich weiß, aber Kevin Volland hat auch noch nicht so viel gezeigt, dass er 12 Millionen meiner Meinung nach wert wäre. Nee, da hast du völlig recht. Natürlich ein junger Bursche, der Potenzial hat, aber naja, für 12 Millionen. Ich glaube, bei Dortmund kann man aber auch einiges rausquetschen, ne? Die haben ja wirklich ein dickes Konto jetzt und ich denke mal, sie haben aber auch begriffen, dass es mit einem Julian Schieber nicht weitergeht. Also, dass der Transfer wirklich Grütze war, der Typ ist Grütze und ja, da muss was anderes hinterherkommen. Da braucht man einen besseren Backup einfach. Punkt. Absolut, völlig richtig. Und der BVB ist auch noch am noch Augsburger G dran. Ja. Der glaube ich, vertraglich an Sunderland gebunden ist. Und ist für mich eigentlich der Spieler der Saison bei den Augsburgern gewesen. Finde ich wirklich klasse, den Jungen. Auch in Läuferform, Herren, wie man ja so schön sagt. Ein Mann mit Pferdelunge, fast schon. um eine gute Anschluss-3-Phrase noch zu benutzen. Ich glaube einfach, dass G auf jeden Fall ein Spieler ist, der auch zum System von Borussia Dortmund passen könnte. Und ähnlich wie Kagawa auch da sicher für Furore sorgen könnte. Ja, denke ich auch. Kann man mal machen, den Deal. Wobei Ablösesumme technisch habe ich da jetzt nichts stehen. Aber ich denke mal, der kostet so 6, 7 Millionen. Mindestens, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Glaube ich auch ein junger Bursche. Und ja, warum nicht? Ich meine, er gehört irgendeinem englischen Club. Ich glaube, es ist Sunderland. Ja, da kann man sich sicher einigen. Da kann man sich sicherlich einigen. So, und jetzt kommen wir natürlich wieder an eine unserer Lieblingsmannschaften in dieser Sommertransferperiode. AS Monaco ist das Thema. Und zwar wollen die Patrice Evra verpflichten von Manchester United. Aber dieses würde nur passieren, wenn Manchester United im Gegenzug Baines von Everton verpflichtet. Also wenn Manchester Baines den jungen Abwehrspieler verpflichtet, würde der Weg frei sein für Monaco, die dann Patrice Evra verpflichten würden. Für mich eine überraschende Entwicklung, denn Evra ist für mich ein Bombenspieler. Sicher werden da Namen genannt von Spielern, die wirklich eine Stärke haben. Evra ist ja sicher einer, den man nennen kann. Meiner Meinung nach ist aber die ganze Sache bei Monaco genauso nervig wie das Thema Lewandowski. Mhm. Also jeder Name von jedem Spieler, der irgendwo mal das Tor getroffen hat oder zweimal einen Ball aus der eigenen Hälfte rausgeschossen hat, ist mittlerweile bei Monaco im Gespräch. Es macht ja schon keinen Spaß mehr. Es ist doch eigentlich so, dass man sich immer dann drüber über Transfers freut, die wirklich aus heiterem Himmel kamen. Ja, wie jetzt der Götze-Transfer zu Bayern oder sowas, wo man wirklich nachts dann denkt, das kann ja gar nicht sein. So, und wenn jetzt irgendwo steht, Monaco verpflichtet den und den, dann lese ich nach Monaco erst gar nicht mehr weiter, weil es wahrscheinlich irgendein Spieler ist, wo ich irgendwann mal den Namen gelesen habe. Aber es ist klar, wenn Monaco den haben will, dann kaufen die den auch. Und das nervt mich tierisch ab. Ja, ist das PSG Nummer 2. Also, ja. Ja, kannst du halt nichts großartig zu sagen. Mit Sicherheit haben sie die finanziellen Mittel, um Evra zu verpflichten. Aber ich kann United nicht ganz verstehen, dass sie Evra ziehen lassen. Ich glaube, es ist ja ihr Co-Kapitän, ne? Wenn ich glaube auch, ja. Rio Ferdinand mal verletzt ist. Uff. Ja, fände ich schade. Ich mag Evra sehr gerne. Naja. Dann soll er das halt machen. Man City, ebenfalls wieder ein Club, der mit den Euros um sich schmeißt, ist heiß auf Pepe von Real Madrid, dem portugiesischen Innenverteidiger. Den mag, glaube ich, keiner, den Spieler, oder? Der hat ja schon so eine Ausstrahlung, wo man denkt, das könnte auch ein Massenmörder sein irgendwie. Oh, jetzt sagst du aber was. Ja, aber nee, es ist natürlich für einen Verteidiger auch gar nicht so schlecht, wenn man dann eher so ein Image hat des harten Hundes und so weiter. Von daher, auch den Transfer an sich halte ich nicht für ausgeschlossen, aber ich halte ihn auch nicht für, ich würde den Wahrheitsgehalt vielleicht bei einem Drittel setzen, also bei ungefähr 33%, ist auf jeden Fall möglich, aber nicht dingfest und auch eher noch ein heißes Gerücht. Genau, auch da ist wieder die Devise, dass es finanziell realistisch ist für Man City, den zu verpflichten, aber kann man den denn dann auffangen, den Verlust für Real Madrid? Genau. In der Breite. Man City ist auch an Esteban, oder wie heißt er mit Vornamen? Cardoso auf jeden Fall, von Lissabon interessiert. Für mich ein Bombenstürmer, ein richtiger Oldschool-bulliger Stürmer, der ja leider eine tragische Figur war im Euroleague-Finale. Ich glaube, es war das Euroleague-Finale. Ja, oder? Ganz genau. Mhm. Und ich bin großer Fan von Cardoso, finde ihn großartig, den Spieler. Und würde, um das jetzt mal ein bisschen wieder zu verdeutlichen beim FC Bayern München, er würde da nicht richtig hinpassen, weil der Weg geht ganz klar, oder die Richtung geht ganz klar hin zu einem spielenden Stürmer, zu einem kämpfenden Stürmer, und Cardoso ist sicherlich ein ballstarker Spieler, aber jetzt nicht ein Spieler, der wirklich nach hinten arbeitet. Abschlussstark, technisch stark, aber kein Kämpfer. Ja, vielleicht was für Gladbach. Sehr schön, ja. Das wäre schön. Aber da brauchen wir keinen mehr, weil wir sind gut aufgestellt für die nächste Saison. Ihr habt einen Stürmer, genau, das reicht ja. Das reicht, weil Luc de Jong nächstes Jahr durchstarten wird. Das kündige ich jetzt einfach mal an. Weil er einfach gefüttert wird von dem Raphael. Zur Not füttert sich Raphael selbst, ne? Wenn de Jong sich mal verletzen sollte, flankt Raphael einfach auf sich selbst. Der ist, heute hat der gute Axel Springer Verlag in seiner Zeitung mit vielen Bildern geschrieben, dass es heute eine Trainingseinheit gab, in dem es zwei verschiedene farbige Leibchen gab. Boah. Einmal, glaube ich, rosane und einmal gelbe. Was ja oft der Fall ist, weil dann natürlich irgendwie so die erste Elf gegen die zweite Elf spielt. Aber der Raphael, ja, ich muss immer den Artikel vorher nennen, weil das muss man ja so sagen. Der Raphael hat ein weißes Leibchen gekriegt. Natürlich, Ball, als Lichtgestalt. Nein, beim Ballbesitz war er jeweils im Team der Ballbesitzmannschaft. Nein. Und war dann sozusagen der Stratege. Es ist ja der Wahnsinn. Das ist der Chef auf dem Platz. El Jefe ist zurück. Oh, warte schon, da merkt man, da riecht schon das Feuer bei dir. Match wird das eine Saison. Also da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich mit die 51. und natürlich auch mit Tobi die 51. Bundesliga-Saison bestreiten darf. Es ist ja wirklich im Zeichen von dem Raphael, oder? Ja, es ist der Raphael einfach. Ne? Raphael, wer ist international Guardiola ausgesprochen. Wer ist Guardiola? Wer ist Götze? Wer ist Lewandowski? Nein, das Thema Nummer 1 in dieser 51. Bundesliga-Saison ist ganz klar der Raphael. Oh, ja. Da freue ich mich drauf. Wenn der ich meine, das ist ja auch jetzt die Antwort auf alle Fragen. Kalte Absolut. Fusion? Klar, der Raphael. Natürlich. Wie spät ist es? Der Raphael. Ja, eben. Ja, absolut. Ich freue mich dann auch schon drauf, wenn er am ersten Spieltag dann mal Hallo sagt zu Javi Martinez und der ihm einfach mal schön die Beine wegorgelt. Ach, meinst du? Na, ich freue mich schon darüber, wenn Javi Martinez das versucht, Raphael da drüber springt und ihm eine lange Nase macht. Oh, Mensch, das wird ja wirklich, also. Boah. Es werden die Raphael-Festwochen. Ja. Torschützenkönig und Spieler des Jahres ist, denke ich mal, schon gebucht, oder? Ja, das Tolle ist ja, er wird ja nicht nur Torschützenkönig, er wird ja auch Scorerkönig dadurch. Ne? Er schießt ja genauso viele Tore, wie er Vorlagen machen wird. Weil er sich ja halt selbst die Vorlage gibt, ne? Ja, merkst du. Das ist ja wirklich Paradoxon gleich der Raphael. Ja. Also wird das. Es gibt ja auch die Raphael-Gleichung, ne? Absolut. Kennst du die? Nee, wie geht die? Ball plus Raphael gleich Tor. Nein. Ach, guck mal. Ach, das ist sie, ja? Okay. So einfach kann Fußball sein, oder? Das ABC des Fußballs. Erzählt vom dem Raphael. Ja. Toll. Welche Nummer hat er? 10, ne? Die 11. Die 11! Ja. So, ja, natürlich. Die 10, getragen von Kruse. Ah, Max. Es ist die beste Mannschaft Europas, oder? Oder? Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, auf die ich mich freue. Und das ist die Hauptsache. Potsch, wenn du glücklich bist, sind wir es alle. Danke, ja. Die 10 Kruse, die 11 Raphael. Ja, geht denn mehr? 7 Hermann. Boah, es ist ja der Wahnsinn. Also, naja, gut. 9 De Jong. 9 De Jong. Boah, und was hat der Dominguez? Oh, der hat eine höhere Nummer. Ich glaube, die 16 oder so. Ich weiß es jetzt gerade auf Anhieb nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ach, toll. Das ist ja wirklich, also, es ist der hotteste Verein Europas, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Gibt es da noch Verpflichtungen? Vielleicht irgendwie was? Ich sag's mal so, um es schön mit Blumensprache der Vorhinein zu sagen, das Aufgalopp ist, glaube ich, noch nicht bestellt. Was das Scheiße. Oh Mann. Spielt ihr denn überhaupt mit 11 Mann oder ist euch das zu leicht? Nee, wir gehen eigentlich mit, jedes Spiel startet bei 0-2 eigentlich, damit die anderen auch sehen. Ja. Ich gratuliere dir jetzt schon mal im Namen von Hannover 96 und dem FC Bayern München gratuliere ich euch zur Meisterschaft. Habt ihr wirklich toll gemacht. Ja, danke. So war der Plan. Understatement. Ja, also wirklich die Transferpolitik vom Eberl, den ich ja wirklich unfassbar sympathisch finde. Den du Max, ja nicht, den magst du ja nicht so, ne? Nee, Maxi ist ein bisschen niedlich und so. Ich mag da eher so Bad Guys in der Position, was nicht heißt, dass ich Maxi Eberl nicht mag, aber ich mag halt in dieser Manager-Position eher so einen gewieften Typen, der im Cognac-Glas in seinem Courvoisier-Sessel sitzt und sich umdreht, wenn der Spieler reinkommt und sagt, ich habe sie erwartet. Und eine Katze streichelt dabei. Ja, genau. Toll, also wirklich Borussia Mönchengladbach, der hotteste Club der Welt. Aktuell, wie ist es eigentlich mit der Sonderregelung, dass ihr nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft mitspielt? Das Problem bei der Weltmeisterschaft wird sein, dass die ganzen anderen Nationen, im Gegensatz zu dem Verein, die ganzen anderen Nationen eigentlich dann krankheitsbedingt absagen wollen. Einfach weil alle schon Durchfall haben von der Angst vor diesem Spiel. Ja, toll. Also, da wird mir Angst und Bange mit diesem mickrigen, mauen Kader, den die Bayern da hat. Ja. Ja, ich, wie gesagt, also jetzt aber jetzt mal wieder ernst werden. Ich sehe es wirklich so, dass Gladbach wirklich eine Chance hat am ersten Spieltag gegen Bayern. Da bleibe ich bei. Pacho, das absolut. Absolut, das sehe ich genauso, Pacho. Ich sehe da so einen Doppelpass zwischen Kruse und Raphael. Ja, ja, klar. Und dann so einen Hackentrick von Luc de Jong. Und dann sieht Manu Neuer wieder ganz alt aus. Wieder, ja, klar. Gab es ja noch schon ein paar Mal in der Vergangenheit gegen Gladbach, wenn du dich vielleicht erinnerst. Den Gegentoren, die sie bekommen haben. Keine andere Mannschaft hat, glaube ich, letzte Saison 3 Tore gegen Bayern geschossen, oder? Nee. Nicht mal Barcelona. Ich merke diesen gottesgleichen Unterton. Ich merke diesen gottesgleichen Unterton von Pocho. Also da bahnt sich wahrscheinlich eine Wachablösung im Weltfußball an. Borussia Mönchengladbach. Ich denke mal, das wird was. Das wird ganz groß. Jetzt kommen wir mal zum Rest dieser Fußballwelt, die ja wahrscheinlich nicht diese Anerkennung erfahren, wie Borussia Mönchengladbach. Leverkusen verpflichtet Emir Sfahic, der ja schon 32 Jahre alt ist. Das ist wahrscheinlich ein Spieler, der die Breite des Kaders auffüllen soll. Ich kann über den Typen auch überhaupt nichts sagen. Nein, die tun also auf meiner Seite auch nicht. Mann mit Erfahrung, klar, wenn er älter ist, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich denke auch. Gratulation, Leverkusen, zu diesem grandiosen Chapeau. Perspektivspieler, wirklich großartig. Hab da toll gemacht. Atletico Madrid und Manchester City sind auch an Pablo Osvaldo dran, der ja in der letzten Saison 16 Tore für den AS Rom geschossen hat. Die Roma. Die Roma. Ja, guter Mann. Sicherlich. Ich weiß nicht, also natürlich, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir die ganzen Transfer-News hier mit verwurschten oder zumindest die interessanten Transfer-News und dass dann natürlich Manchester City oft in der Verlosung ist, dessen waren wir uns bewusst, aber dass wirklich City und Monaco an jedem Spieler irgendwie interessiert sind, das ist so nicht abzusehen und ist auch so nicht jedes Mal erwähnenswert. Ich denke auch, Madrid kann den Spieler mit Sicherheit gut gebrauchen, Pablo Osvaldo. Ein guter Mann. Ein guter Mann. Molinaro, der ja wirklich eine gute erste Halbsaison beim VfB Stuttgart hatte, wird wohl den Verein verlassen in Richtung, jetzt kommt's wieder, Monaco. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das selbst irgendwo gelesen. Benfica Lissabon oder ein englischer Club, ich glaube Molinaros Zeit bei Stuttgart ist abgelaufen und ich denke mal, das heißt, tschüss beim guten. Adieu. Ja, liebe Mutti. Adieu, liebe Mutti. Unser Lieblingsspieler Tevez von Manchester City hat ja nun wirklich den Club endlich verlassen, nachdem er da ja irgendwie gestreikt hatte letztes Jahr und den Dienst nicht angetreten hat. Irgendwie war er ein paar Monate in seiner Heimatstadt. Ja. Und ist jetzt endlich in Turin angekommen, kann er dabei sein. Hat schon aus dem Balkon das Trikot rausgehalten, war ganz stolz. Ja, natürlich. Kann bei seinem Bruder im Geiste Arturo Vidal spielen, was ja auch eigentlich ein Top-Heel ist im europäischen Fußball. Schön gesagt, ja. Und ja, er muss, aber was ich gelesen habe, er muss noch ein paar Sozialstunden ableisten. Guck an, ja. Muss er wohl noch mal für ein paar Stündchen zurück nach England fliegen. Aber ich denke mal, Tevez natürlich ein klasse Spieler und verbessert natürlich die alte Dame aus Turin. Eklatant. Ist wirklich ein Spieler, den muss ich nicht unbedingt in meiner Liga haben. Nee, absolut. Ja? Bestimmt. Und ich glaube auch. Er bringt aber die Mannschaft weiter, oder? Das auf jeden Fall. Und auch alleine von der Person an sich strahlt er natürlich einiges aus und sicher eine Bereicherung. Sicher eine Bereicherung für die alte Dame. Bayern, über diesen Club kann ich das eine oder andere dann doch sagen, hat Interesse an Lisandro Lopez, der noch in Argentinien spielt, und zwar bei Arsenal D. Sadundi, wie auch immer. Was haben wir da geguckt? 8 Millionen kostet der? 6,6 Marktwert, laut Transfermarkt. Wahrscheinlich was für die A-Jugend oder als Balljunge gegebenenfalls anzustellen. Ist ein Perspektivspieler definitiv für die Innenverteidigung oder ja, ist natürlich die Frage, baut man jetzt auf Holger Badstuber, der noch 9 Monate verletzt ist und dann wahrscheinlich auch noch ein paar Monate braucht, um wieder seine alte Weltklasseform zurückzuerlangen, oder holt man wirklich einen Spieler, der das auffängt? Wäre natürlich schade für Badstuber, wenn man dann noch einen Spieler ihn vor die Nase setzt. Aber ich bin der Meinung, du brauchst da keinen Spieler holen. Du hast mit Boateng und Dante ein gutes Innenverteidiger-Duo. Du hast dann noch Van Beuten, mit dem du ein Jahr verlängert hast, der dann da immer wieder reinrutschen kann. Du hast einen Javi Martinez, der in die Innenverteidigung rutschen kann, wenn es wirklich mal Not am Mann ist. Mit Luis Gustavo hast du dann natürlich einen Spieler, der die 6 auffüllen kann. Ich bin der Meinung, Alter, lass das so, wie es ist. Und ja, Badstuber wird wahrscheinlich ja zum Ende der Saison dann wieder bei voller Kraft sein. Oder was meinst du? Was ist da so deine Einschätzung? Also er braucht auf jeden Fall seine Zeit. Es ist schon sehr gut möglich, dass es wirklich bis zum Ende der Saison dauert. Vielleicht hat er die Möglichkeit, durch die wirklich guten Ärzte da ein bisschen früher anzukommen, ja. Aber man sollte es auch nicht übertreiben. Man muss dem Jungen jetzt echt wirklich Zeit geben, eigentlich wieder von null anzufangen, und das ist schwer genug für ihn. Du bist aber auch der Meinung, dass man jetzt unbedingt, nicht unbedingt einen Spieler neu verpflichtet, oder? Nee, meiner Meinung nach nicht. Aber es würde natürlich trotzdem dem FC Bayern gut zu Gesichte stehen, es zu tun. Von daher ist ein zweischneidiges Schwert, um es mal so zu nennen. Ja, ist, glaube ich, spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ah, genau. Ich habe Jan Kirchhoff vergessen. Ja, guck mal. Der ja heute sein Debüt gegeben hat beim Testspiel. Auch ein Innenverteidiger, über den man große Sachen erzählt. Also noch ein Grund mehr, Lisandro Lopez nicht zu verpflichten. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass Jan Kirchhoff unfassbar sympathisch ist? Hattest du schon mal erwähnt, ja. Er ist auch unfassbar gut aussehend. Ach, guck mal. Ja, er sieht wirklich sehr, ist ein unfassbar, er ist das Total Package. Ja, er ist es. Er ist es. Er ist es. Er ist das Total Package. Und Lisandro Lopez, ich glaube. Bisschen grau ist der Junge, ne? Ich glaube, den braucht man nicht. Wir brauchen Lisandro Lopez nicht. Wir haben Jan Kirchhoff. Und das wird, glaube ich, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und der hat heute sein Debüt gefeiert. Der hat heute sein Debüt gefeiert, ja. Beim Testspiel. Beim knappen Testspielsieg. Ja. Ich habe da nichts gesehen. Keine Ausschnitte, nichts. Mal schauen. Wird dann wahrscheinlich gegen Gladbach sein erstes Spiel bekommen, denn den Gegner kann man ja gar nicht ernst nehmen. der Ex-Schalker Kenia wechselt zu Fortuna. Das hat ja einfach mal nur in die Sendung genommen, damit man es mal erwähnt hat, weißt du? Ja, er wird aber mit sehr großen, wie ich heute in den Printmedien der Düsseldorfer Express gelesen habe, mit sehr großen Vorschusslorbeeren empfangen, denn Mike Büskens stand da drin als Zitat: wird warm ums Herz beim Namen Kenia. Das muss man also als Exkurs der lokalen Medien, die ich hier zur Verfügung habe. Okay. Das ist doch mal eine Aussage. Ich kann zu dem Mann auch sehr wenig sagen, weil er auch bei Schalke natürlich nicht so unendlich viel gespielt hat. Völlig richtig, aber gilt ja als großes Talent, ne? Er hat auf jeden Fall dann eine Chance, sich in Düsseldorf zu beweisen, wenn es so ist. Düsseldorf, glaube ich, auch eine gute Adresse. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Mittlerweile auf jeden Fall. Der FSV Mainz 05 möchte wohl Sascha, heißt er, glaube ich. Hans-Jörg Sascha Mölders, ne? Mhm, ja. Hans-Jörg Sascha Mölders verpflichten, wobei Mölders schon gesagt hat, er möchte gerne bei Augsburg bleiben. Ja, es wäre auch meiner Meinung nach für ihn das Beste, weil er fühlt sich bei diesem Verein wohl, das merkt man mit jedem Spiel und auch wie er sich da präsentiert, und warum soll er da wechseln? Klar, Mainz hat jetzt Handlungsbedarf nach dem Abgang von Scholloy, aber ob da jetzt unbedingt Sascha Mölders der Halsbringer für den ersten FSV Mainz 05 sein könnte, wage ich auch zu bezweifeln. Mainz ja auch an Okazaki drin, das hatten wir ja auch schon in der letzten Transferausgabe erwähnt. Ich glaube, die beiden zusammen wären aber schon eine Verstärkung. Wäre eine Verstärkung, denke schon, wenn. Salah, ist der schon da? Der ist schon bei Schalke, ne? Der ist schon bei Schalke für meiner Meinung nach unglaubliche 7 Millionen Euro. Finde ich eine Hausnummer. Finde ich auch zu viel. Finde ich auch zu viel. Genauso wie 4,5 Millionen für Mo Abdelauer zu bezahlen. Das ist auch so geil. Da denke ich, da war ich so richtig wie Martin Kind, ja, mit Dirk Duffner im Büro sitzen und erstmal richtig schön die Korken knallen lassen haben. Ja, meinst du? Ja, wie doof ist Stuttgart, Alter. Für einen Ersatzspieler, der wirklich wenig Tore geschossen hat. Oh Mann, oh Mann, Alter. Oh, die haben gefeiert. Die haben erstmal 500.000 Euro nur für Shampoos ausgegeben. Alter, wie geil, Mann. Oh, ah, naja, gut, Stuttgart, die wissen schon, was sie machen. Also. Ja, wenn eine Stadt, dann Stuttgart, ne? Eben drum, eben drum. So, jetzt die Eintracht aus Frankfurt ist sich wohl einig mit dem Stürmer Joselu oder Joselu, ich glaube Joselu, ne? Ich glaube Joselu, ja. Von 1899 Hoffenheim. Ich finde den ja ganz gut, den Joselu. Ja, kann ich auch so richtig zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind Spieler, die mir nicht so großartig aufgefallen sind, aber es ist, wenn sich ein Verein doch sehr um einen Spieler bemüht, wird da schon was hinterstecken und dann ist das auch wahrscheinlich der richtige Spieler für den Verein. Aber auch wie bei dem Transfer, den du eben angesprochen hast mit Abdelaue, manchmal sind auch da Interessen beziehungsweise Summen, die für etwas bezahlt werden, recht undurchsichtig, weil man sich fragt, warum, aber naja, man muss dann abwarten, wie sich das entwickelt. Ich denke auch. Würde Joselu zu Frankfurt wechseln, würde er dort auf Schreck treffen. Denn dieser Spieler würde dann auch von Hoffenheim zur Eintracht wechseln. Ja. Ist ein Sechser, ne? Und ich wusste gar nicht, dass der Nationalspieler von den Philippinen ist. Ach, guck mal. Schau mal. Schreck ja schon fix gewechselt von Hoffenheim zur Eintracht. Und ja, da haben sich die beiden Kumpels wieder, ne? Ja, eben, ganz genau. Ja, so, dann hätte ich noch eine Geschichte hier vom HSV und zwar ist sich der HSV wohl mit Lasse Sobich vom BVB einig. Sobich spielt ja gerade aktuell noch oder ist unter Ausleihe bei Greuther Fürth. Ja. Und ist ein deutscher, junger Perspektivspieler. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch. Nee, eben. Das ist ein Spieler, der auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er bei einer Mannschaft in der Bundesliga auf jeden Fall mitlaufen kann und da auf jeden Fall zeigen kann, dass er Entwicklungspotenzial hat und von daher ist das sicher ein Transfer, der Sinn macht. Nennen wir es mal so. Ich denke auch. HSV ja sich wahrscheinlich auch mit Giroud einig, da hätten sie ja in der Innenverteidigung sinnige, gute Transfers getätigt. Absolut. Jetzt habe ich noch nachgetragen, ganz kurz. Halil Altintop und Trabzonspor trennen sich. Das, was wir mal erwähnt haben, ne? Gucken, ob er irgendwo vielleicht wieder Sehnsucht nach der Bundesliga hat. Vielleicht geht er dahin zurück, aber Gerüchte habe ich da noch keine gehört. Ich denke auch. So frisch die Geschichte. Die ist Breaking halt, ne? Breaking, das ist Breaking at its best. Ja, bestimmt. Ich denke, die Bundesliga ist für einen Ex-Bundesligaspieler immer eine Option. Sieht man ja in Luka Barrios, ne? Ja, absolut. Wenn man erst weg ist, weiß man, was man an dieser schönen Bundesliga hatte, ne? Ja. Wir freuen uns doch auch schon wieder drauf. Man zählt doch schon die Stunden. Absolut, absolut. Samstagnachmittage und ohne Bundesliga ist irgendwie ist vergoldete Lebenszeit irgendwie. Aber jetzt gehen ja wieder die Testspiele los. Da kann man ja auch mal wieder diese ganzen Alpencups und so gucken. Da freue ich mich ja auch schon wieder drauf. Das stimmt. Das ist immer eine schöne Sache im Sommer, auf jeden Fall. Immer wieder ganz schön und gucke ich mir ganz gerne an auf Sport 1. Oder auf diversen dritten Kanälen. Oder auf diversen dritten Kanälen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Block, der ist neu bei den Transfer-News und zwar zu einem kleinen Testspiel-Roundup. Da haben wir 6 Partien herausgeschrieben und zwar zum einen Hannover 96 hat gegen KK gespielt, Krähenwinkel-Kaltenweide, haben dort nur 2-1 gewonnen. Ja, ganz knappes Ding, ne? Da habe ich schon höher gewonnen, auf dem Platz, wo sie gespielt haben. Dann haben wir, Freiburg hat gestern muss man schon sagen, denn wir haben es schon nach 0 Uhr, ja, wir haben schon den 30.06.2013, Freiburg hat 2-0 gegen Zweibrücken gewonnen. Auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert da, die Freiburger. Absolut. Augsburg hat 5-1 gegen Oberdorf gespielt. Augsburg, denke ich mal. Ich denke ja auch mal, diese Testspielsiege, diese Kanter-Testspielsiege sind ja auch immer fürs Balsam für die Seele, ne? Ja, aber es ist meistens weniger Aussagekraft als ein knapper Testspielsieg. Aber es ist natürlich irgendwo so eine Art, um auch den Fans Danke zu sagen. Da bin ich immer noch fest davon überzeugt. Absolut. Wie im nächsten Spiel, der FC Bayern München hat 15-1 gegen eine Fanclub-Auswahl gewonnen. Und wo es zur Halbzeit erst 3-0 stand, also von daher. Ja, genau. Mhm. Genau, du hast es gesagt, zur Halbzeit stand es erst 3-0 und Pep Guardiola hat sein Debüt gefeiert, genauso wie Jan Kirchhoff. Da haben wir uns wirklich alle sehr gefreut. Der BTSV hat 14-0 gegen Hasloch gewonnen, haben wir ja gerade schon erwähnt. Ja, Glückwunsch BTSV. Und die Paulirana, der St. Pauli, hat 14-1 gegen Heiligenstetten gewonnen. Ja, auch das ist natürlich eine Aussage, die seinesgleichen sucht. Absolut, dass wir es mal erwähnt haben. Das so die Top-Testspiele an diesem Tag. Da kommen sicher noch ein paar Ergebnisse, über die man mehr reden kann, als über diese ersten Testspielergebnisse. Aber alleine haben wir herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, diese Testspielergebnisse rauszufinden. Und dann ist es doch ein schönes Roundup, das hier zu präsentieren. Und ihr braucht euch nicht durch diesen Wulst von Internetseiten zu wühlen, um den Verein, den wir vielleicht von euch jetzt genannt haben, zu finden. Und wenn wir ihn vergessen haben, könnt ihr uns den ja auch gerne mal schreiben oder in der Facebook.com oder wie es da auch immer heißt mit Schrägstrich Vierecken 211er. Einfach mal hinschreiben. Wir nehmen das gerne dann auch mal mit auf. Genau, warum ich diese Testspielgeschichte hier mit aufgenommen habe in die Transfer-News ist, weil es ja dann später auch wie diesen Audi Cup, ne, die wirklich dicken Testspiele gibt. Die wirklich gut besetzt sind und auch Turniere sind und sowas. Genau. Und es wird ja dann auch wieder tolle Spiele auch von Bremen geben. Ich glaube, die spielen gegen Fulham. Und für diese Partien, da habe ich eigentlich dieses kleine Roundup mit ins Leben gerufen hier bei den Transfer News. Und ich glaube, dann diese Spiele sind ja auch sehr interessant, dann auch vielleicht ein paar Worte darüber zu sprechen, ne? Klar. Und es dann wirklich die tollen Blockbuster-Testspiele gibt, die es ja immer an der Sommerpause gibt. Absolut, absolut. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir es kurz nach 12. Mr. Pocho, wir haben die Top-Transfers der letzten Tage zusammengefasst, gab es sonst noch irgendwelche bewegenden Fußballthemen aus den letzten Stunden? Naja, wir stehen ja noch vor dem Confab Cup-Finale. Zum Beispiel. Von daher wird das auch sicher noch sehr interessant. Aber was für mich natürlich noch immer eine Aussagekraft hat, ist natürlich der Raphael. Ich möchte es nochmal erwähnen. Der Raphael ist der It-Faktor der Bundesliga. Also warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Ich denke auch, da könnte man. Ich bin geil auf die Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf den Raphael bist du geil. Ja, ja, ja. Boah, toll. Also wirklich der Samba-Feeling am Bökelberg. Jetzt geht's aber los hier. Wir haben ja so tolle Erfahrungen mit Brasilianern gemacht. Pletsch, ja? Chiquinho, Elba. Ja, gerade Elba. Mhm. Toll. Alles klangvolle Namen, ja. Und allen voran der größte Name, natürlich der Raphael. Toll. Aber endlich hat Favre seinen Chef auf dem Platz und wollte der den schon immer haben, oder was? Ja, natürlich, die sind doch so, um es mal so zu sagen. Die haben ja in Zürich schon zusammengearbeitet und bei Hertha und das ist natürlich schon, das ist sein Wunschspieler gewesen, seine rechte Hand auf dem Platz. Boah, meine Fresse. Du wirfst da hier mit Superlativen um dich herum, also boah, der Wahnsinn, der Raphael. Auch tolle der Frisur. Der Wahnsinn, oder? Der Raphael. Tolle Frisur aber auch. Mhm. Ein bisschen Mini-Pli, ne? Das ist der Oldschool-Mini-Pli. Pocho, meine Frage, du als Frisuren-Trendsetter. Ja. Wann lässt du dir den Raphael-Schnitt machen? Ich habe ja jetzt erstmal den Urlaubsbart vor, das ist das erste Projekt und dann gucken wir mal weiter. Toll. Toll, toll, toll. Mir wurde gerade geschrieben, dass World War Z richtig scheiße ist. Wer schreibt? Muss ich gerade noch mal nachgucken. Mein Kumpel Robert hat geschrieben. Ja, ist auf jeden Fall eine Aussage, mit der du jetzt erstmal zu kämpfen hast, sozusagen. Das schreibe ich doch zurück. Das glaube ich gern. Nach diesem scheiß Trailer kann man sich diesen Film auch tief ins Arschloch reinschieben. Genauso wie Man of Steel. Der hat es dir schon gesagt. Das ist ja nicht so der Film gewesen, der dich überzeugt hat. Nee, ich meine, wenn du dir 142 Minuten anguckst, wie sich unzerstörbare Superhelden auf die Fresse hauen, das ist natürlich dann auch ein Stück weit hohl. Natürlich. Das ist natürlich geil, wie sie das machen, ne, dass sie damit Zügen auf sich einprügeln und Raketen an denen explodieren etc. Aber wenn du halt gar keinen Effekt siehst, dann denkst du dir halt nach spätestens 30 Minuten, ja, dann überleg dir halt was oder mach mal was anderes. Aber die letzten 30 Minuten haben uns gelehrt, dass jeglicher Damage nichts bringt, sei es mit einer Rakete, mit einem Tanklastwagen oder einfach mit auf die Fresse hauen, nichts bringt. Ja, warum denn dann noch weiter prügeln? Da musst du dir halt irgendwas überlegen. Oh, wirklich eine Katastrophe, der Film. Und der zweite Teil ist mit auch Zack Snyder schon wieder angekündigt. Zack Snyder sowieso. Puh, eine Katastrophe, der Typ. Hat Watchmen gemacht, hat 300 gemacht, tolle Filme, aber ja. Da schüttel ich mit dem Kopf. Da schüttel ich wirklich vehement mit dem Kopf. Da machst du die Faust in der Tasche. Da mache ich die Faust in der Tasche, wirklich. Wirklich. Naja gut, Potsch, ich glaube, das war genug über Filme gesprochen. Ich denke auch. Tobi hat ja auch gesagt, dass Superman, Man of Steel, wie er heißt, Grütze war. Grütze. Was habe ich geschrieben? 100% Stumpfheit, 0% Klasse oder sowas, ne? Das kommt schon ungefähr hin, ja. Und ich finde, mit diesen Worten kann man auch diesen Podcast beschließen. Boccio, was steht bei dir jetzt an, morgen? Ja, genau. Es ist absolut eigentlich nichts geplant. Ich werde ganz entspannt in den Tag starten. Ja. Und dann, je nachdem, wie das Wetter ist, mal schauen. Vielleicht werde ich mal dieses draußen ausprobieren von Fila erzählen. Ich halte zwar eigentlich nicht so viel davon, aber man muss ja alle mal eine Chance geben. Ich glaube, in diesem Augenblick müsstest du wieder Sheldon zitieren. Ja, ganz genau. Er sagte Folgendes. Warum hat man zu Hause perfektioniert, wenn man rausgehen sollte? Eben drum. Du hast es gesagt. Ja. Sheldon sowieso einer der größten Philosophen. Wenn nicht der Philosoph der Neuzeit. Der größte Philosoph der Neuzeit. Sheldon Cooper. Heils Bazinga. Cooper. Was? Bazinga. Ich habe ein Bazinga-T-Shirt übrigens. Ja. Ja. Fantum, Nerdtum hat keine Grenzen bei uns. Absolut nicht. Und das wird es dann wahrscheinlich auch bei unserem grandiosen Filmprojekt geben. Aber wir haben vergessen zu pluggen, was wir natürlich am Ende immer noch machen. facebook.com/4x12, dort haben wir alle unsere Likes gelöscht. Es wäre deswegen umso frivoler von euch, wenn ihr uns dann ein Däumchen hochgeben würdet. @4x12 bei Twitter, 4x12er.tumblr.com, bei Tumblr. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wann euer Club ein Testspiel hat. Und bei Google Plus sind wir aufgetreten. Aber wie wir da heißen, das ist. Weiß nur Gott. Das. Einfach mal suchen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen. Auch ist selber, ein bisschen tricky, ne? Müsst ihr auch mal selber aktiv werden. Ich glaube, wir heißen. Eine Schatzsuche, eine Schnitzeljagd. Die 4x12er Google Plus Schnitzeljagd hat begonnen. Toll. Wenn ihr uns findet, kriegt ihr auch keinen Preis. Absolut, ja. Ist eigentlich wieder eine UFC-Veranstaltung dieses Wochenende? Du, ich weiß es nicht. Wenn, müsste sie ja in einer Stunde anfangen. Erstens, ich kriege ja immer eine Push-Meldung dann aufs iPhone. Und von daher geht das ja. Die bekommt man noch mal eine Stunde vorher. Das ist wohl wahr. Ich habe aber natürlich den Ton ausgemacht für dieses Podcast-Projekt. Ich bin auch völlig raus bei dieser Kampfsportgeschichte. Völlig raus. Du bist soft halt, ne? Ich werde soft, ja. Jo macht ins Bett. gucke kein MMA mehr. Doch, MMA gucke ich noch. Ist toll. Ist wirklich toll. Und habe ich schon erwähnt, dass ich meine PlayStation 4 vorbestellt habe? Ja, hattest du schon erwähnt. Du hast sie natürlich wieder bei dem Dealer deines Vertrauens sehr günstig erstanden, sozusagen. Weil ich viele... Weil du halt weißt, wie man dem Typen drohen kann. Sag doch, wie es ist. So ist es, ja. Weil ich viele, viele Spiele abgeladen habe dort beim Trader meines Vertrauens. Und ich freue mich ein bisschen auf die PlayStation. Ich freue mich ein bisschen drauf. Und wollen wir mal sehen, wie das Kätzchen schnurrt, oder? Ja, absolut. Wenn wir dann Titanfall zocken. Oh, wird das gut. Botsch, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. So, ich glaube, wir haben aber jetzt genug Zeit noch gestunden, sagt man, ne? Ja, sagt man so, aber eine gute Stunde und einfach ein Fun-Podcast, der dann natürlich zu dieser späten Stunde auch ein bisschen vielleicht anderes Niveau hat, aber selbst da sind wir uns nicht so schade, einfach zur Primetime, wie man es ja nennt, ja. Ne, zur Saturday Night zu delivern, zu zeigen, wir sind da. Wir sind noch und da. Wir liefern ab. What you deserve is what you get. Oh, Pocho. Mit diesen Worten verabschiede ich mich sowieso und ich glaube, du kannst deine eigenen Worte auch fast gar nicht mehr toppen. Kann man irgendwie den Raphael zitieren? Was hat der so gesagt? Da muss ich mal kurz googeln. Raphael-Zitate. Ich bin froh, Gladbach zu sein. Hat er das so gesagt? Weiß ich nicht, aber würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, das ist doch genau das Gleiche, wie wenn du bei einer Pizzeria anrufst. Ist dir mal aufgefallen, dass die immer sagen, eine Viertelstunde? Aber nee, du bestellst sowas ja online. Ich habe vergessen, Entschuldigung. Ich google mal schnell Raphael-Zitate. Ja. Ist er eigentlich ist er ein Meister des gesprochenen Wortes? Ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, aber ich gehe mal fest davon aus, dass er das ist. Raphael-Zitate, wird mir schon vorgeschlagen. Na, guck mal an. Kunstzitat über Raphael, Wiki-Artist. Ja, dumm ist der dummes tut, ist zum Beispiel von ihm, ne? Stimmt, ja. Ein Engel im Vergleich? Nee, das kann. Tja. Nee, da werden wir noch ein bisschen tiefer graben müssen, um da das richtige Zitat zu finden. Ich denke auch. Bei den ganzen Zitaten von Raphael, da müssen wir wirklich mal eine Sondersession machen. Ja, oder vielleicht eine eigene Wikipedia-Seite gründen zu. Ich denke auch eine Page. Eine Page, ja. Oder die Raphael-Page sozusagen. Die Raphael-Page, ja, völlig richtig. So, Boccio, ich sage Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Und zum nächsten Mal haben wir dann auch ein Raphael-Zitat parat, Mindestens eins. Also, das beste Zitat von Raphael nächstes Mal bei den 4x211er Transfer News. Tschüssi. Tschüss.